Er verstummte wieder und biss die Zähne zusammen. Wieder erschien vor ihm Dunetschkas Bild, wie sie nach dem ersten Schuss erschrocken den Revolver sinken ließ und ihn leichenblass ansah, so dass er sie zweimal hätte packen können, bevor sie noch dazu gekommen wäre, die Hand zur Gegenwehr zu erheben, wenn er sie nicht selbst daran erinnert hätte. Er dachte daran, wie sie ihm in diesem Augenblick geradezu leid getan und wie sich sein Herz zusammengeschnürt hatte. »Ach, zum Teufel, wieder diese Gedanken. Das muss ich aufgeben. Es ist alles vorbei.« Er dämmerte vor sich hin. Das fieberhafte Zittern ließ nach. Da schien etwas unter der Decke über seine Hand und sein Bein zu laufen. Er zuckte zusammen. »Pfui, Teufel, das ist womöglich eine Maus«, dachte er. »Ich habe das Fleisch auf dem Tisch stehen lassen.« Er wollte aber nicht die Decke abwerfen, aufstehen und frieren, doch plötzlich krabbelte schon wieder etwas am Fuß. Er riss die Decke weg und zündete die Kerze an. Zitternd vor Schüttelfrost bückte er sich, um im Bett nachzusuchen. Es war nichts da. Er schüttelte die Decke und plötzlich sprang eine Maus auf das Bettlaken. Er wollte sie fangen. Die Maus aber sprang nicht vom Bett herunter, sondern flitzte im Zickzack nach allen Seiten, glitt ihm durch die Finger, lief über seine Hand und verschwand plötzlich unter dem Kopfkissen. Er warf das Kissen auf den Boden und fühlte gleich, wie sie ihm vorn in das offene Hemd springt, auf seinem Körper herumkrabbelt und schon auf dem Rücken ist, unter dem Hemd. Er begann nervös zu zittern und erwachte. Im Zimmer war es dunkel. Er lag wie vorhin auf dem Bett, eingewickelt in die Decke, und hinter dem Fenster heulte der Wind. »So eine Gemeinheit«, dachte er ärgerlich. Er stand auf und setzte sich auf das Bett mit dem Rücken zum Fenster. »Lieber schlafe ich gar nicht«, beschloss er. Vom Fenster her kamen Kälte und Feuchtigkeit. Ohne aufzustehen, zog er die Decke über sich und hüllte sich ein. Die Kerze zündete er nicht an. Er dachte an nichts und wollte auch an nichts denken. Doch ein Fantasiegebilde nach dem anderen stieg vor ihm auf, abgerissene Gedanken ohne Anfang und Ende und ohne Zusammenhang zogen ihm durch den Sinn. Er verfiel in einen Halbschlummer. War es die Kälte oder die Dunkelheit? War es die Feuchtigkeit oder der Wind, der hinter dem Fenster heulte und die Bäume schaukelte, die in ihm eine hartnäckige Neigung und den Wunsch nach anderem hervorriefen?